Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauer und Prolet. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Spaniens Freiheit heißt jetzt unsere Ehre, unser Herz ist international. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Jagt zum Teufel die fremden Legionäre, jagt ins Meer den Banditengeneral. Träumte schon in Madrid sich zur Parade, doch wir waren schon da, er kam zu spät. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Mit Gewehren, Bomben und Granaten wird das Ungeziefer ausgebrannt. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Frei das Land von Banditen und Piraten, Brüder Spaniens, denn euch gehört das Land. Im Faschistengesindel keine Gnade, keine Gnade dem Hund, der uns verrät. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität. Vorwärts internationale Brigade, hoch die Fahne der Solidarität.